1x2. Noch immer ist zu bedenken, dass das folgende Werk Fanfiction ist. Es heißt, Mittelerde und alles, was darin herumkriecht, gehört Tolkien bzw. seinen Erben bzw. den jeweiligen Inhabern der Rechte. Okay, ein paar Worte vorher zum Beginn noch. Großen Dank an sämtliche, die mir Feedback zum ersten Kapitel gegeben haben. Also wären Giu, Nefithiel und Niana. Wobei ich mindestens zwei der drei Namen gerade vergurkt haben dürfte. Was ich letztes Mal vergessen habe, sind ein paar generelle Daten zur Story. Das Ganze wird schlimmstenfalls eine Doppeltrilogie aus 6 Teilen, wobei jeder einzelne aus jeweils 50 Kapiteln besteht, aufgeteilt in 7 Handlungsbögen. Das heißt, die 50 Kapitel teilen sich auf 7 Handlungsbögen auf, sind immer so ungefähr 4 bis 9 Kapitel in der Länge. Phanestari 1 sind im Moment 38 Kapitel online, 50 werden es wie gesagt, und die Höherkapitel versuchen da jetzt so ein bisschen hinterher zu krabbeln. Wer also nicht so lange warten will, bis ich da hinterhergekommen bin, der findet auf fansonshark.blogspot.com ein paar Links zu Seiten, auf denen die Story momentan läuft, weil sie eigentlich nur auf fanfiction.de oder fanfiktion.de wirklich weit ist. Okay, so viel dazu. Auf. Kapitel 2. Gute Nacht, König von Rohan. Nahe des Dorfes Heaflot in Ost-Emnet, Rohan. Am 22. September im Jahr 33 des 4. Zeitalters. 2 schemenhafte Reiter jagten über die weite und trockene Graslandschaft hinweg. In der Dunkelheit der bewölkten Nacht waren nicht nur sie selbst, sondern auch die wenigen Pflanzen meist nur als schwarze Silhouetten zu erkennen, da der Mond längst hinter einer riesigen Wolkenbank verschwunden war. Wilder und wilder wurde der Galopp der Pferde, denn die Reiter trieben sie mit zusammengekniffenen Augen und verbissenen Gesichtern an. Das Führende der 2 Pferde war ein weißer Hengst, knapp hinter ihm folgte ein zweiter, dessen hellbraune Fellfarbe ihn als Falbe charakterisierte. Beide stammten aus dem noblen Geschlecht der Meeras, jener Pferderasse, die den Rohirrim seit Jahrhunderten diente. Die Meeras waren mehr als nur die schnellsten Rösser Mittelerdes. Sie waren langlebig und zudem sehr intelligent. Die stürmische Jagd gegen die Zeit, hinweg über Rohans Ebenen, brachte sie an die Grenzen ihrer Geschwindigkeit, jedoch nicht ihrer Kraft. Und trotz dieser beeindruckenden Leistung der 2 Pferde würde ein jeder Beobachter diese ohne zu zögern ignorieren. Er würde an dem Rohirrim-Kundschafter auf dem ersten Pferd vorbeisehen und zum Hochkönig der Menschen aufblicken. Auf dem Falben, in einem eilig angelegten, gewöhnlichen Sattel, saß Elessar, Herrscher über das wiedervereinigte Königreich und ein Anführer, dessen Größe, Weisheit, Mut und Güte dem legendären Ruf der Linie Isildurs mehr als gerecht wurden. Und aus diesem Grund, weil er der Mann war, der er war, folgte er nun gemeinsam mit einem ortskundigen Rohirrim einem verzweifelten Hilferuf. Seit Tagen bereiste Elessar die östlichen Ländereien Rohans. An diesem Abend hatte er in einem Dorf Halt gemacht und dort zusammen mit den Bauern und Hirten den Ringtag gefeiert. Vor wenigen Stunden dann war der Kundschafter mit der Nachricht eingetroffen, dass in dem kleinen Dorf Heaflot ein junges Mädchen an einer düsteren Krankheit erkrankt sei. Er beschrieb die Symptome als stärker werdende Erschöpfung, eine Verlangsamung des Herzschlages, blasse Gesichtsfarbe und vor allem anderen eine schreckliche Kälte. Und je näher die Reiter dem Dorf Heaflot kamen, desto aufmerksamer und entschlossener hielt König Elessar nach einer Schwärze Ausschau, die sich mit ihrer Tiefe selbst von der Dunkelheit einer sternenlosen Nacht abhob. Nach den Nazgûl. Jenen schwarzgewandten Geisterkriegern, die vor über 30 Jahren Frodo Beutlin mit einer Morgul-Klinge verwundet und ihn in eine ganz ähnliche Krankheit gestürzt hatten, wie sie Elessar nun berichtet worden war. Damals war es Arwen, ihrem Vater Elrond, und ihm gelungen, die Kälte zurückzudrängen, unter Einsatz von Athelas, Königskraut, und all den Kräften der Elben. Aber Sauron wurde vernichtet, brüllte der Rohirrim gegen den starken Wind an, die Augen vor Aufregung und Sorge geweitet. Und die Nazgûl mit ihm! Elessar beugte sich weiter nach vorne, die Zügel fest in den kalt gewordenen Händen. »Ihre Stachel stecken noch immer im Leib dieser Welt, wie es scheint«, gab er zurück. »Das Böse ist zu tief in Mittelerde verwurzelt, als dass wir je mehr als nur seine Manifestationen töten könnten.« Beide Pferde setzten kurz nacheinander zum Sprung an, als sie einen kleinen Bach passierten, der sich durch das hohe Weidengras schlängelte und dessen Oberfläche die dunklen Wolken spiegelte. Am Rande des Sichtfeldes der 2 Reiter tauchten nun die Umrisse zahlreicher Häuser auf. gebaut auf eine kleine Erhebung. »Die Nazgûl sind nach der Zerstörung des Ringes in den Abgrund gestürzt«, sagte Alistair. »Aber wir hätten ahnen müssen, dass ihre Künste und ihr dunkles Erbe nicht völlig vom Antlitz der Welt gewichen sind.« »Was bedeutet das?« »Das werden wir gleich herausfinden, denke ich.« Edoras, die Hauptstadt Rohans, am 22. September im Jahr 33 des vierten Zeitalters. Die letzte Stunde jenes Feiertages, den die Menschen als Ringtag kannten, brach in diesem Augenblick an. Jegliches Restlicht der Sonne war längst verschwunden und nun zog der Mond als einsamer Wächter hinter den immer dichter und zahlreicher werdenden Wolkenbahnen seine Kreise. Unten auf der Erde, auf den Straßen, die sich zwischen den Holzhäusern der Stadt entlang schlängelten, war es kalt geworden. Denn obgleich die Familien Rohans in ihren Heimen seit Stunden ein friedliches Beisammensein feierten, drang weder viel Licht noch viel Wärme hinaus in die kalte Realität der Straßen. Drei Gestalten wanderten den von zahlreichen Pferdekarren und Menschen ausgetretenen Pfad herauf, sich von der inneren Stadtmauer kommend, langsam dem Gebiet um die Goldene Halle nähernd, dem prächtigen Gebäude, das sich am höchsten Punkt des kleinen Berges befand, auf dem die Stadt errichtet worden war. An der Spitze der drei ging ein alter Mann mit langem weißem Bart und einem zerknickten grauen Hut, der ihm durch seine ungünstige Position fast den Blick versperrte. Zahlreiche, leicht gewellte Haare kamen unter ihm hervor und umschlossen den kompletten Kopf des Mannes, nur Bruchteile des Gesichtes freigebend. Schräg versetzt folgten zwei junge Männer, gekleidet in die einfache, in ländlichen Farben gehaltene Bauerntracht Rohans. Ungewöhnlich war neben dem Alten in ihrer Begleitung lediglich die Tatsache, dass jeder der beiden einen großen Rucksack trug, der fast aus allen Nähten zu platzen schien. Nach einigen Minuten hatte die kleine Gruppe die letzten Häuser erreicht, die am Fuße jener Erhöhung standen, auf der die Goldene Halle errichtet worden war. Der alte Mann blickte empor zu dem prunkvoll verzierten Tor, durch das in diesem Augenblick der König Rohans in hell erleuchteten, warmen Inneren verschwand. Der Mann ließ seinen Blick noch einen Moment auf dem Tor verweilen, bis er schließlich die beiden anderen anwies, ihren Weg fortzusetzen. Mit zwei kräftigen Handbewegungen pochte der Alte an der hölzernen Eingangstür eines der Holzhäuser. Dieses hier schien direkt in den Berg hineingebaut worden zu sein, so dass ein Teil seiner Räume sich vermutlich innerhalb der Erhebung der Goldenen Halle befand, 10 Meter unter dem Fundament des königlichen Heims. »Ja?« raunte der alte Bewohner der Berghütte, nachdem er unter sichtlicher Anstrengung die schwere Holztür aufgestemmt hatte. »Oh«, entfuhr es ihm dann. Ihr seid es tatsächlich.« Der alte Mann ließ durch seinen Bart hindurch ein Lächeln sehen und klopfte dem Bewohner sachte auf die Schulter. »Ich bin es«, sagte er mit heiserer Stimme, »und ich bin dankbar für die Gastfreundschaft, die ihr einem alten, kranken Mann bietet.« Das faltige Gesicht des Bewohners spannte sich bei einem fast zahnlosen Strahlen, als er die drei Besucher an ihm vorbei in die Berghütte ließ. »Es ist mir eine Ehre, Gandalf.« Die hölzerne Tür fiel wieder zu. Mit einem zufriedenen, breiten Lächeln saß Elfwar neben seinem Vater auf einer der Bänke, die man am frühen Nachmittag um den Kamin im Hauptraum der Goldenen Halle aufgestellt hatte. Bis vor einer halben Stunde war der Raum von angetrunkenen Soldaten und Bürgern erfüllt gewesen, doch Eomer hatte sie hinab in die Stadt oder in ihre Betten geschickt. Nicht, dass er ihnen den Spaß nicht gegönnt hätte, doch ihm missfiel der Gedanke, dass Frodo Beutlin plötzlich aus den fernen Landen hinter dem Meer zurückkehrte, durch die Tore der Goldenen Halle trat und sah, wie die Rohirrim an seinem Ehrentag Trinkspiele feierten. Merry hätte sich daran weniger gestört. Eomer wandte den Blick kurz von seinem Sohn ab, der in den Händen ein geschnitztes Holzpferd hin und her drehte, und sah zu den Tischen hinüber, auf denen die Hobbits damals getanzt hatten, inmitten der Hochstimmung über den Sieg bei Helms Klamm und die Überflutung des verdorbenen Isengards. Merry war heute ein hoher Beamter in Buckland, dazu das Oberhaupt einer großen Familie. Pippin war seit 20 Jahren der Tain des Auenlandes. »Die Zeiten ändern sich«, dachte Eomer, mit gemischten Gefühlen, die jedoch in Richtung großer Zufriedenheit umschlugen, als sein Blick schließlich wieder auf seinem jungen Sohn ruhte. »Ist Gondor böse?« Plötzlich stand sie im Raum und verharrte dort inmitten der Stille, die ruhige, unschuldige Frage eines Kindes. Elfwein sah seinen Vater mit ebenso interessierten wie wachen Augen an. »Wie kommst du darauf?« erwiderte Eomer, plötzlich spürend, dass ihm etwas Unsichtbares die Luft abschnürte. »Der Süden von Emnet«, sagte der Junge knapp, sichtlich unsicher. »Ich habe die Männer heute davon sprechen hören. Sie haben über Gondor geflucht.« Eomer schüttelte den Kopf und legte seinem Sohn die Hand auf die Schulter, eine verzweifelte, fast unbewusste Geste, um den Jungen festzuhalten und vorzuziehen, weit weg von den Missverständnissen dieser Welt. »Sie sprachen von Ost-Emnet«, sagte er. »Einige Gebiete im Süden dieses Landes, östlich von Eoras, nahe dem Fluss Anduin und dem Hochsitz des Sehens Amon-Hen, werden von Rohans Bauern bewohnt, sind jedoch Gondor tributpflichtig.« »Sie geben ihre Ernten an Gondor?« »Zum Beispiel, ja.« Eomer nickte. »Das tun sie, weil Gondor, oder das wiedervereinigte Königreich, um genau zu sein, nach dem Ringkrieg vor vielen Jahren damit begonnen hat, diese Gebiete aufzubauen. Rohan war durch den Krieg mit Saruman verwüstet, deshalb nahm ich die Hilfe der Menschen aus Gondor an, um mich auf den Wiederaufbau der Westfold konzentrieren zu können.« Er war sich nicht sicher, ob sein Sohn wirklich alt genug war, um all das zu verstehen. »Du hast sie abgegeben, weil du ihnen nicht helfen konntest.« Er verstand es. Eomer biss sich auf die Lippen, und eine kalte Hand griff einen Moment lang nach seinem Herz, bis es ihm gelang, sie niederzudrängen. »Nein«, sagte er zögernd. »Nun ja, diese Ländereien sind nur vorübergehend an Gondor gegangen. Etwas anderes war nie vorgesehen, aber ich fühle mich nie wohl bei dem Gedanken, den König Gondors darauf anzusprechen. Er hat mir damals einen großen Gefallen getan und die Länder mit aller Kraft wieder aufgebaut, und nun will ich sie zurück, das kommt mir unhöflich vor.« »Aber warum wollen die Bauern unbedingt ihre Ernte an Rohan abgeben und zu Rohan gehören, wenn Gondor seit jeher unser Freund und Verbündeter ist?« Die Worte des Jungen ließen ihn fast schmunzeln. Elfwein war gut darin, die Sprache und Redensart der Erwachsenen aufzuschnappen und zu übernehmen. Doch die Freude über die Begabung seines Sohnes mischte sich mit der traurigen Erkenntnis, dass Eomer Elfwein vielleicht den Schwertkampf und das Reiten beibringen konnte. Diese neue Welt jedoch nicht direkt Krieger verlangte, sondern vor allem vernünftige, gebildete und aufgeschlossene Menschen. »Die Zeiten ändern sich«, hallte es erneut in seinem Kopf. Wie erklärte man einem Kind die Kompliziertheit von menschlichen Freundschaften und von Politik? Wie erklärte man ihm das Gefühl, dass die Bauern im Norden von Ost-Emnet mit Rohan verband und eine Herrschaft durch Gondor ablehnen ließ? »Sie fühlen sich als ein Teil dieses Volkes, als ein Teil der Rohirrim«, versuchte er es mit ruhigen, bedachten Worten. »Und genau das sind sie auch. Sie sind ein Teil unserer Familie, ebenso wie du und wie ich, ebenso wie du ein Teil meiner Familie bist.« Der Junge nickte zögernd. »Ich«, sagte Eomer dann, »ich werde König Alessar darauf ansprechen, wenn er auf seiner Reise in Edoras Halt macht.« Er strich seinem Sohn über das Haar und zerzauste die blonden Strähnen. »Und jetzt geh zu deiner Mutter«, ermunterte er ihn, »und lass dich von ihr ins Bett schicken, ich bring's nicht übers Herz.« Elfwein lachte und verschwand in einer der Türen, sich auf der Schwelle noch ein letztes Mal lachend zu seinem Vater umdrehen. »Gute Nacht, König von Rohan«, rief er laut aus. Eomer grinste. »Gute Nacht, Prinz von Rohan, König von Morgen«, antwortete er und deutete mit einer beiläufigen Bewegung auf die Krone, die als genau der wertlose Gegenstand auf einem der Tische lag, der sie nun einmal war, wenn niemand sie trug. Doch als Elfwein gegangen war, vergrub Eomer das Gesicht in den rauen Händen und versank in der Tiefe seiner Gedanken. Die mit kindlicher Stimme ausgesprochenen Worte hallten an seinem Kopf wieder. »Ist Gondor böse?« Ein bleiches, fahles Gesicht mit schmutzigen, schwarzen Haaren tauchte aus dem Meer der Erinnerung auf und stieß gleich einer zischenden Schlange dunkle Lügen aus. »Saruman, der Weiße, ist seit jeher unser Freund und Verbündeter.« »Gondor seit jeher unser Freund und Verbündeter ist.« Er schüttelte müde den Kopf, den Gedanken an diese absurde Parallele fortscheuchend. Eomer hasste es, wenn dunkle Worte aus der Vergangenheit ihn einholten. Er fluchte fast, wenn die Einsamkeit mancher Nächte ihn dazu zwang, wieder an seine Verbannung aus Rohan zu denken. Er hatte nichts falsch gemacht, die Verbannung war unrecht gewesen, und dennoch spukte sie ihm noch immer im Kopf herum. Zu ihr gesellten sich nur die Dinge, die Elfwein gesagt und gefragt hatte, die er selbst soeben geantwortet und gedacht hatte. »Ist Gondor böse? Die Zeiten ändern sich. Gute Nacht, König von Rohan. Gute Nacht.«Okay, so viel für heute. Um dieses Bulma am Ende mal zu erklären, gerade die späteren Istari-Kapitel sind sehr Lost-ähnlich aufgebaut. Naja, und die Lost-Episoden enden für gewöhnlich mit irgendeinem harmlosen Cliffhanger, das ist aber eher selten, oder einem Plot-Twist nennt sich das. Das heißt, eine bestimmte Erwartung, die man als Zuschauer hat, wird im letzten Moment nochmal umgekippt und irgendwas Krankes passiert. Naja, und wie gesagt, die Istari-Kapitel so ab 24, 25 versuchen sehr in diese Richtung zu gehen. Und um die Hörversion dazu halbwegs konstant zu halten, muss ich das hier auch schon machen. Was teilweise unfreiwillig komisch wirken wird, weil die Enten einfach teilweise nicht sonderlich fatal sind. Aber das kommt noch. Also denn, danke fürs Hören und auf den